Heilige Orte wurden über Jahrhunderte durch das Tabu geschützt, das ihnen anhaftete. Die Geburtskirche, an der Stelle, wo der Legende nach die Krippe Jesu stand und Frieden auf Erde verkündet wurde, zeigte die letzten Wochen Szenen des Krieges. Vielleicht war es doch ein noch verbliebener Rest von Ehrfurcht, der jetzt eine Lösung zu ermöglichen scheint. Mehr dazu im Verlauf dieser Sendung. Die weiteren Themen dieses Dienstags: Niederlande wählen wie geplant, ungeachtet des Mordes an Pim Fortuyn, Reaktionen auf die Arbeitsmarktzahlen, NPD-Verbot wird erst nach den Bundestagswahlen weiterverhandelt, Stand der Ermittlungen in Erfurt und die Konsequenzen aus der Kanzlerrunde, Hans Eichel gegen vermehrte europäische Vorgaben, französisches Übergangskabinett hat nun Namen. Zunächst jedoch, wie angekündigt, in die Niederlande, die noch unter dem Schock des tödlichen Attentates auf den rechtslastigen Politiker Pim Fortuyn stehen. Der Täter wird jetzt als militanter Umweltaktivist bezeichnet. Peter Kapern. Es bleibt dabei, die Niederländer wählen am 15. Mai. Das ist das Ergebnis hektischer Beratungen in Den Haag im Verlauf der vergangenen Nacht und des heutigen Tages. An deren Ende trat ein geschäftsführender Ministerpräsident Wim Kok vor die Presse und betonte, dass es ein schwieriger Wahlgang in schwieriger, emotional aufgewühlter Zeit werden wird. Das trägt einen schweren Wissel auf das Vermögen, denke ich. Das verlangt von unseren Bürgern die Fähigkeit, ein sehr ausgewogenes Urteil zu fällen. Aber unsere Bevölkerung kann viel bewältigen und ich denke, dass wir das schaffen können. Ich denke auch, dass es ein wichtiges Signal ist, dass die Demokratie funktioniert. Und auch ein wichtiges Signal, dass die Demokratie funktioniert. Die Argumente pro und contra Wahlverlegung lagen auf der Hand. Eine Verschiebung des Urnengangs hätte den Anhängern der Liste Pim Fortuyn die Möglichkeit gegeben, die etablierten Parteien der Manipulation zu bezichtigen. Außerdem, das klang in der Stellungnahme Koks an, hätte sich damit die Demokratie der Gewalt gebeugt. Andererseits ist die Befürchtung in der politischen Landschaft der Niederlande verbreitet, die ihres Spitzenpolitikers beraubte Liste Pim Fortuyn könne von einem Mitleidseffekt profitieren und noch über das Maß der letzten Umfragen vor dem Mordanschlag hinaus wachsen. Schon darin war Fortuyn bis zu einem Viertel aller Stimmen in Aussicht gestellt worden. Genau jenes Argument wollte Fortuyns Parteisprecher Matt Herben entkräften, indem er die Wähler dazu aufrief, genau so zu stimmen, wie sie es vor dem gestrigen Mord geplant hatten. Doch daran ließ er keinen Zweifel. Seine Partei war dagegen, die Wahlen zu verschieben. Pim wollte Demokratie, Pim wollte Wahlen und deshalb wollen wir, dass die Wahlen stattfinden am 15. Mai. Nur spärlich fließen die Informationen über den mutmaßlichen Attentäter, der gestern schon kurz nach dem Mordanschlag in Hilversum gefasst worden war. Ein 32-jähriger weißer Niederländer, der bislang keine Aussage zur Tat gemacht hat, wie Staatsanwalt Theo Hofsteen mitteilte. Das Untersuch soll vor allem gespitzt worden auf die Relations und Achtergrund. Die Untersuchungen sollen sich jetzt vor allem auf die Beziehungen und den Hintergrund des Verdächtigen richten und auf die Frage, ob noch andere Personen beteiligt sind, worauf es aber derzeit keine Hinweise gibt. Andere betroffen sind bei der Schiebpartei, dann der Verdachte selbst. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung sei Munition vom selben Kaliber gefunden worden wie das der Mordwaffe, die der Täter bei seiner Verhaftung noch bei sich hatte. Das Motiv der Tat ist nach Angaben der Ermittler noch nicht bekannt. Informationen einer holländischen Zeitung zufolge handelt es sich bei dem Verhafteten um einen polizeibekannten Linksextremisten aus der Kleinstadt Harderwijk. Der Tag in den Niederlanden war vom anhaltenden Entsetzen über den Mord geprägt. Tausende trugen sich im Rotterdamer Rathaus in Kondolenzlisten ein, Tausende versammelten sich vor dem Privathaus Fortuyns, legten dort und in der Nähe des Tatortes in Hilversum Blumen und handschriftlich verfasste Briefe nieder. Die Bischöfe des Landes riefen dazu auf, über die Ursachen wachsender Gewalt in der Gesellschaft nachzudenken. Und die Medien begannen damit, das politische Programm Fortuyns in einem milden Licht darzustellen. Zudem wurde in Rotterdam beschlossen, wie geplant morgen Abend im Stadion de Kuip das UEFA-Cup-Endspiel zwischen Feyenoord und Borussia Dortmund anzupfeifen. Die UEFA hatte sich schon gestern für die Austragung des Spiels ausgesprochen. Heute stimmte der Bürgermeister der Stadt nach Gesprächen mit der Polizei zu. Vor mehr als einem Jahr hatten Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat beim Karlsruher Verfassungsgericht ein NPD-Verbot beantragt. Danach kam es zu der bekannten blamablen Pannenserie wegen der Verstrickung von V-Leuten und deren Verschweigung. Folgerichtig fordert das Gericht eine gesicherte Tatsachengrundlage und setzte für den 8. Oktober einen Erörterungstermin an, nach den Bundestagswahlen also. Die Antragsteller begrüßten tapfer die Terminierung, was bleibt ihnen auch anderes übrig? Michael Reisenberger. Nach dem V-Mann-Schockerlebnis vom Januar verordnet das Bundesverfassungsgericht jetzt erstmal allen Beteiligten eine halbjährige Denkpause. Erst nach der Bundestagswahl im September soll es weitergehen. Damit ersparen die Verfassungsrichter zum einen den Verantwortlichen in Bund und Ländern eventuell weitere Schlaglöcher auf ihrem steinigen Weg zum NPD-Verbot. Zum anderen sichern sie der Verbotskandidatin NPD ein Mindestmaß von Wahlkampf-Fairness. Soll das Publikum, aber auch diese Partei doch mal zeigen, welches Gewicht überhaupt dieser politischen Kraft am rechten Rand zukommt, für wie gefährlich man diese nationalistischen Wiedergänger halten muss, mag sich dabei der eine oder andere Richter gedacht haben. Den gründlich blamierten Nachrichtendiensten, Verfassungsschutzämtern und Polizeidienststellen aus Bund und Ländern wird jetzt bis zum 31. Juli aufgetragen, jetzt erstmal alle, aber auch wirklich alle Kontakte und Umstände der Infiltration und Inspiration des Verbotskandidaten NPD durch die eigenen V-Männer aufzuarbeiten und restlos zu offenbaren. Das Gericht, so heißt es im Beschluss, will klären, Zitat, ob das Gesamtbild der Partei von Umständen geprägt ist, die ihr nicht zugerechnet werden können. Übersetzt heißt das, falls die NPD von außen allzu sehr fremdgesteuert wurde, sinkt die Chance auf ein NPD-Verbot. Personen, deren Äußerungen oder Verhalten zur Begründung der Verbotsanträge herhalten, sollen auch dann genannt werden, wenn sie zum Zeitpunkt des jeweiligen Zitats nicht mehr oder auch noch nicht für staatliche Stellen tätig gewesen sind. Die in der Vergangenheit häufig gehörte staatliche Stellungnahme, man habe doch diesen oder jenen V-Mann zum Zeitpunkt seiner Äußerungen abgeschaltet, verfängt in Verfassungsrichterkreisen offensichtlich nicht. Und man will jetzt vollständige Aufklärung darüber, ob und welche Personen aus dem jetzigen oder einem früheren Vorstand des Bundes- oder der Landesverbände der NPD seit 1996 mit staatlichen Stellen kooperiert haben oder noch kooperieren. Hier werden eventuell noch weitere V-Männer enttarnt werden. Und schließlich sollen auch andere für das Gesamtbild der NPD wesentliche Personen, die mit staatlichen Stellen zusammengearbeitet haben, dem Gericht gegenüber gekennzeichnet werden, sowie sonstige Einflussnahmen auf das Gesamtbild der NPD. Etwa die höchst umstrittene Amtshilfe eines Landesverfassungsschutzamtes zur Herstellung von Internet-Homepages einiger NPD-Landesverbände. Sofern die Sicherheitsdienste meinen, aus zwingenden Geheimschutzbelangen vom Gericht erbetene Auskünfte nicht erteilen zu können, wird um Mitteilung der Gründe gebeten und sollen eventuell alternative Erkenntnisquellen benannt werden, schreibt das Gericht im heutigen Beschluss. Das ist ein vorsichtiges Entgegenkommen an die jeweiligen Ministerien, aber keine Zusage, dass Beweise vom Hörensagen in Karlsruhe als sonderlich stichhaltig gewertet werden. Der Erfurter Amokläufer hat weitaus mehr Schüsse abgegeben als zunächst angenommen. Ministerpräsident Bernhard Vogel nahm heute zum Stand der Ermittlungen Stellung. Außerdem demonstrierten in Erfurt Schüler für Reformen. Ulrike Greim. Tag 11 nach dem Amoklauf. Der Ministerpräsident dankt noch einmal allen, die in den letzten Tagen vor Ort geholfen haben und sagt, der größte Gewinn sei die Wiederentdeckung der Menschlichkeit gewesen. Nach dem Schock beginne nun die Zeit der Aufarbeitung. Dazu gehöre eine genaue Analyse. Für die kommende Woche erwartet er den vorläufigen Abschlussbericht der Tatortgruppe. Die brauche noch Zeit. Warum? Das verdeutlicht er an einem Beispiel. 798 Vernehmungen sind notwendig. 582 müssen noch stattfinden. Und aus einigen ergibt sich die Notwendigkeit einer Zweitvernehmung, wenn man zu einer wirklich vollen Aufklärung, das ist natürlich unser Ziel, des Tatherganges kommen möchte. Ausdrücklich in Schutz genommen hat Bernhard Vogel den in die Kritik geratenen Kultusminister. Der gehöre zu den Betroffensten, sagte Bernhard Vogel. Er sei einer der Ersten am Tatort gewesen und habe die richtigen Prioritäten gesetzt, nämlich erst die Opfer zu betreuen und sich nun der Schulpolitik zuzuwenden. Gelegenheit dazu hatte Michael Krapp heute zu einer Demo der Erfurter Schüler. Vor 4000, hauptsächlich Gymnasiasten, musste er am Nachmittag seine Politik verteidigen. Und das war nicht einfach, denn die Schüler holten aus zur Grundsatzkritik. Wo ist der Unterricht, der uns lehrt, friedlich zu leben, der uns hilft, die Gesellschaft zu verbessern? Unsere Gesellschaft ist auf Globalisierung getrimmt worden. Großmächte reißen sich den Rest der Welt unter den Nagel. Das klappt nur, weil niemand fragt, warum und was und wozu. Die Lehrer wurden von den Schülern aufgefordert, den Lehrplan öfter einmal beiseite zu lassen und lieber die Fragen der Tagespolitik zu diskutieren. Es fehle auch an sozialer Kompetenz, sprich an Lehrern, die in der Lage sind, Konflikte aufzugreifen und zu bearbeiten. Viele Klassen sind mit bis zu 30 Schülern dermaßen überfüllt, dass ein effektives Lernen oder Arbeiten nicht sehr gut möglich ist. Gleichzeitig werden Lehrer entlassen oder halbtags beschäftigt. Warum werden Klassenstärken nicht einfach auf 23 Schüler reduziert, um somit ein besseres Arbeitsklima zu schaffen? Unter dem Beifall der Schüler sprachen die beiden Chefs der Oppositionsparteien im Thüringer Landtag, SPD und PDS. Sie hätten dem Sparhaushalt der Regierung unter anderem nicht zugestimmt, weil an der Bildung gespart werde. Der Kultusminister Krapp stand auf verlorenem Posten. Wir leben in einer realen Welt und wir müssen mit den Ressourcen, mit den Möglichkeiten, die wir haben, gut wirtschaften. Und die Ausgaben Thüringens, des Freistaat Thüringens, pro Schüler sind an der Spitze in den neuen Ländern und über dem Durchschnitt in Deutschland. Auch das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Den 10. Klassenabschluss für Gymnasiasten, anderswo üblich, in Thüringen noch nicht, hält er für denkbar. Er versprach, sich dafür einzusetzen. Im Blick auf die recht emotionale Veranstaltung der Schüler war sicher auch ihm klar, dass dies ein Versuch der Schüler war, sich nach dem Amoklauf Luft zu verschaffen. Gestern bis spät in die Nacht berieten Kanzler und Länderministerpräsidenten über Konsequenzen aus der Tragödie von Erfurt. Die Verschärfung des Waffenrechts liegt auf der Hand. Wozu braucht der Mensch auch einen Schießprügel, wenn er nicht gerade auf Wildschweinbraten oder eine Biathlonmedaille aus ist? Dass man in Sachen Medien differenzierter denken muss, merken jetzt auch die Politiker. Kriegsverherrlichungs- und Antikriegsfilme bauen auf vergleichbaren Gewaltszenen auf, und den Schrecken aus dem Fernsehen zu verbannen, hieße zum Beispiel, den Holocaust dort nicht vorkommen zu lassen. Aus Berlin Miriam Rossius. Das Waffenrecht soll verschärft werden. Darüber herrschte gestern Abend über alle Parteigrenzen hinweg Einigkeit. Und das begrüßte nicht nur Innenminister Otto Schily. Der Bundeskanzler und die Ministerpräsidenten haben beschlossen, die Altersgrenze für den Erwerb von Schusswaffen auf bis zu 25 Jahre anzuheben. Bei Jägern soll das Mindestalter von 16 auf 18, eventuell auf 21 Jahre erhöht werden. Die vom Bundestag bereits von 12 auf 10 gesenkte Altersgrenze bei Sportschützen will man zurücknehmen. Hinzu kommt ein stärkeres Vorgehen gegen illegalen Waffenbesitz und Gewaltdarstellungen in den Medien. Ich finde, was erfreulich ist, dass hier ungeachtet des nahenden Wahlkampfes doch alle demokratischen Kräfte jetzt sich zusammenfinden. Es war eine wirklich beeindruckende Sitzung gestern beim Bundeskanzler, die von dem starken Willen geprägt war, sich zu einigen, und zwar rasch. Doch trotz aller Übereinstimmung, zu den Konsequenzen, die man aus den Ereignissen von Erfurt ziehen will, ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. So waren heute vielfach Stimmen zu hören, die davor warnten, die Verantwortung und die Ursachen für Gewalt ausschließlich auf die Politik zu schieben. Der hessische Ministerpräsident Roland Koch mahnte, das Waffengesetz allein könne Gewaltprobleme in der Gesellschaft nicht lösen. Vorgänge wie in Erfurt seien auch durch das schärfste Waffenrecht der Welt nicht zu verhindern. Sein saarländischer Amtskollege Peter Müller kündigte an, gemeinsam mit Niedersachsens Regierungschef Sigmar Gabriel ein Konzept zu erarbeiten, das die Erziehungskraft der Familie stärken soll. Über die Rolle der Erziehung äußerte sich heute auch Bundesbildungsministerin Edelgard Bullmann. Sie wünscht sich mehr öffentliche Diskussion. In der Bildungspolitik reicht es nicht aus, dass man ein Gesetz ändert. Und deshalb glaube ich schon, dass es sinnvoll ist, wenn man eine Einrichtung hat, genau die diese öffentliche Debatte führt. Und zwar nicht nur im Rahmen eines Landes, sondern eine gesellschaftliche Debatte. Es ist eine Frage, wie wir selber mit Kindern umgehen, welchen Stellenwert Bildung und Erziehung zugemessen wird, und zwar von allen. Die SPD-Politikerin plädierte dafür, Pädagogen verstärkt in Gewaltverhinderung zu schulen. Gleichzeitig sollten aber auch Schüler selbst lernen, Konflikte untereinander gewaltfrei zu lösen. Frau Bullmann zog dabei den Vergleich mit der Ausbildung zum Schülerlotsen. Gezieltes Training und öffentliche Diskussion sollen langfristig ein besseres Klima an Schulen und in der Gesellschaft bewirken. Um dieses Ziel voranzutreiben, begrüßte die Ministerin die von Kanzler Gerhard Schröder vorgeschlagene Stiftung für Bildung und Erziehung. 5 Wochen schossen israelische Scharfschützen in die Anlage der Geburtskirche zu Bethlehem und töteten Menschen. 5 Wochen missbrauchten palästinensische Freischärler den heiligen Ort als Freistadt, Ob die Mönche als unfreiwillige Gastgeber, als Seelsorger oder als Geiseln zu gelten hatten, geriet zur Propagandafrage. Nun scheint eine Lösung für Bethlehem gefunden zu sein. Aus Tel Aviv, Carsten Kühntop. Den ganzen Tag über waren israelische Soldaten in Bethlehem dabei, die Vorbereitungen zu treffen für das Ende der Belagerung der Geburtskirche. Vor dem Haupteingang der Basilika stellten sie Sichtblenden auf. Auf dem Krippenplatz zogen sie mit Absperrgittern einen Halbkreis um die Kirche. Ein Metalldetektor wurde installiert. Durch diese Vorbereitungen wurde klar, dass sich auch die Israelis auf ein baldiges Ende der Krise einstellen. Verteidigungsminister Ben Eliezer sagte, man habe der Vereinbarung mit den Palästinensern zugestimmt. Allerdings scheint die Lösung noch immer nicht unmittelbar bevorzustehen. Dass die Israelis am Nachmittag schließlich eine Flutlichtanlage am Krippenplatz aufstellten, könnte darauf hindeuten, dass es womöglich Nacht werden wird, ehe die Menschen die Geburtskirche verlassen werden. Zwischen Israelis und Palästinensern scheint im Prinzip alles klar zu sein. Die meisten der rund 120 in der Basilika verschanzten Palästinenser kommen frei. 13 müssen allerdings nach Italien ins Exil gehen und 26 sollen in ein Gefängnis nach Gaza gebracht werden. So sieht der Kompromiss dem palästinensischen Gouverneur von Bethlehem zufolge aus. Wenn die Geburtskirche geräumt ist, dürfte die israelische Armee sich unverzüglich aus Bethlehem und dem Nachbarort Beit Jala zurückziehen. Der Bürgermeister von Bethlehem, Nasser, ist deshalb erleichtert über das sich abzeichnende Ende der Krise, dass nun offenbar doch so viele der in der Kirche festsitzenden Militanten ins Ausland deportiert werden sollen, sei ein wichtiges Zugeständnis der Palästinenser, sagte Nasser. The city has been taken as a hostage. Die Stadt wurde zu einer Geisel wegen der Geburtskirche. Die palästinensische Seite möchte deutlich machen, dass sie einen hohen Preis für diese Vereinbarung zahlt, die nun dabei ist, umgesetzt zu werden. Nasser, ein Christ, sagte jedoch auch, die besondere Bedeutung der Geburtskirche sei diesen Preis wert. Der Preis entspreche dem Wert der Kirche. Bethlehems Bürgermeister Nasser denkt schon an die Zeit nach dem Abzug der israelischen Truppen aus seiner Stadt. You know, this is the third incursion in 7 months. This is the most bitter. Das ist der dritte Einmarsch innerhalb von 7 Monaten. Und es ist der schlimmste, zerstörerischste, verheerendste Einmarsch. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden, den die israelischen Truppen angerichtet haben, auf etwa $5 Millionen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir mit Hilfe unserer Freunde in den USA, in Europa, in Japan die Stadt wieder aufbauen werden. Der Wille dazu ist da, die Hoffnung auch. Und das werden wir machen. Es müssen harte Verhandlungen gewesen sein, die da die amerikanischen und britischen Geheimdienstleute mit Palästinensern und Israelis führten. Offenbar vergaß man darob, die Italiener überhaupt zu fragen. Das war ein Fehler. In Rom gab man sich verschnupft. Vom Tiber Jörg Seiselberg. Die italienische Regierung gibt sich hart. Nachdem sie offensichtlich bis vergangene Nacht nicht in die Verhandlungen im Nahen Osten mit einbezogen war, macht sie jetzt bei der Aufnahme der Palästinenser Schwierigkeiten. Die offizielle Erklärung des römischen Außenministeriums lautet: Beim augenblicklichen Stand der Dinge sei, so wörtlich, eine Aufnahme palästinensischer Bürger undenkbar. Dies ist zwar noch kein definitives Nein, es macht aber den Ärger Roms deutlich. Den Ärger darüber, dass im Nahen Osten scheinbar über die Köpfe der italienischen Regierung hinweg verhandelt wurde. Der Vatikan war zwar in die Gespräche eingebunden, ein Sprecher des Heiligen Stuhls aber betont, bis heute Mittag habe es zwischen dem Vatikan und der italienischen Regierung keine Absprachen darüber gegeben, ob und wie Palästinenser aufgenommen werden könnten. Für Irritationen hat in Rom auch die Meldung gesorgt, dass auf Zypern bereits ein Flugzeug bereitstehe, um Palästinenser nach Italien zu bringen. Als Reaktion darauf, so zumindest Pressemeldungen, hat die Regierung die Luftüberwachung angewiesen, britischen Flugzeugen aus Zypern keine Landeerlaubnis zu erteilen. Trotz der offiziell harten Haltung der Regierung wird in Italien bereits darüber diskutiert, wo die Palästinenser möglicherweise untergebracht werden können. An den Spekulationen beteiligte sich auch der für die Geheimdienste zuständige Minister Frattini. Im Gespräch für die Aufnahme sind vor allem kirchliche Organisationen. Es gibt ein Prinzip, wonach einige Glaubensstätten eine Art extraterritorialen Status genießen, also das würde das Ganze eher noch komplizierter machen. Ausdrücklich aber, so Frattini heute Vormittag, betone er, dass die italienische Regierung bislang überhaupt nicht in diese Angelegenheit mit einbezogen wurde. Als derzeit am wahrscheinlichsten gilt, dass die Palästinenser, wenn sie denn kommen sollten, zunächst bei einer kirchlichen Mission in Turin unterkommen. Dies wäre auch kein extraterritoriales Gebiet, was die diplomatische Abwicklung erleichtern würde. Auf keinen Fall will die italienische Regierung die Palästinenser in der PLO-Vertretung in Rom haben. Hier hätten sie, so die Befürchtung, die beste Möglichkeit für politische Propaganda. Das ist neben der diplomatischen Verstimmung der zweite Grund, warum sich Italien derzeit querstellt. Rom verfügt zwar traditionell über gute Kontakte zur arabischen Welt, sieht sich aber gleichzeitig als wichtigen Teil des weltweiten Bündnisses gegen Terror. Für die italienische Regierung ist es daher ein Problem, jetzt mutmaßlichen Terroristen Asyl zu gewähren. Ungeachtet der insgesamt harten Haltung Italiens hat Verteidigungsminister Martino Bedingungen für eine mögliche Aufnahme der Palästinenser formuliert. Er verlangt beispielsweise die Namen derjenigen, die ausgeflogen werden, und Informationen, welche Vergehen ihnen vorgeworfen werden. Bundesfinanzminister Hans Eichel hat zwar den blauen Brief aus Brüssel nicht bekommen, aber das politische Trauma sitzt auch.